Hallo, meine Magic Man, hier ist er wieder, euer Coach Magic. Herzlich willkommen zum Video des heutigen Tages. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich komme gerade wieder aus dem Gym, wie kann es anders sein? Heute war Brust, war schön, Wetter ist ein bisschen, ja, ein bisschen bedrückend, aber ist egal, muss man aufstehen, hinfahren und es durchziehen. Ja, das Thema des heutigen Videos finde ich spannend und möchte ich unbedingt mit euch teilen. Da will ich unbedingt mein Wissen mit euch teilen, weil das sollte jedermann mal gehört haben. Also es geht darum, du wirst niemals erfahren, wie es um die Wahrheit bestellt ist, bei welchem Thema. Und zwar, wie viele Runden sie auf dem Karussell bereits gedreht hat. Diese Wahrheit werdet ihr in der Regel als Mann nicht erfahren. Wie ihr ja wisst, ich habe mit sehr vielen Frauen zu tun gehabt und immer noch irgendwie zu tun. Und da ich ja auch auf diesem Ponyhof gewohnt habe, habe ich wahnsinnige Einblicke in die Abgründe von jungen Frauen einfach erleben müssen, dürfen, kann man sich aussuchen. Und dieses Video ist auch inspiriert von einem wirklichen Sir Super Simp, den ich im Fitnessstudio gesehen habe. Und das müsst ihr euch so vorstellen. Ein Mädel, die Hantelecke, die wir im Fitnessstudio haben, also die Freihantelecke mit den Flachbänken zum Bankdrücken und den Kurzhanteln und dem Spiegel davor, ist so ein bisschen abgetrennt, ist so ein gesonderter Bereich. Und da war ein Mädel, die hatte irgendwie Schwierigkeiten, diese Schrägbank zu verstellen. Also sie hat diesen Schnubbi da nicht rausgekriegt, diesen Arretierungsstift und eierte da rum. Hat mich aber nicht interessiert, dafür unterbreche ich meinen Workout nicht. Habe ich auch nur so am Rande gesehen, ja, die eierte da rum, kam dann nicht weiter mit der Verstellung. Und Sir Super Simp hat das von, keine Ahnung, ich würde mal sagen, 20 Metern Entfernung gesehen. Und ich habe gesehen, schon wie er ihr die ganze Zeit auf den Arsch geguckt hat, wenn sie da ihre Squats gemacht hat. Und das kam Sir Simpelot, sage ich mal, also wirklich wie aus dem Buche, kam das wirklich, für ihn war das eine echte Gelegenheit, dass sie da diese Schwierigkeiten hatte. Und er hat das dann beobachtet und beobachtet. Ich habe nur ihn beobachtet, dann kurz so im Spiegel. Und ja, konnte dann nicht anders, ist dann aufgestanden von seinem Gerät. Das war auch so eine Rückenrudermaschine, an der er war, ist dann zu ihr hingegangen. Ich hatte meine Kopfhörer auf, ich habe das Gespräch nicht hören können, weil ich höre da Musik, ich bin da in meiner Welt. Und ja, jedenfalls ist er dann hin und hat für sie diese Arretierung gelöst und hat also für sie schön gesimpt und ist dann wieder zurück zu seinem Gerät. Und da habe ich mir so gedacht, du Trottel, du wirst bei dem Mädel nicht landen. Auf jeden Fall nicht. So, sie hat sich auch für ihn gar nicht weiter interessiert. Ich habe das so im Spiegel gesehen, sie hat sich für jeden und wie, man sieht es ja auch immer, wie die Mädels dann ihre Squats machen und wie sie dann extra, wenn man dann irgendwo steht mit den Hanteln, ihren Arsch, dann stellen sie sich vorhin hin und ihren Arsch immer so und ja, guck doch, guck mich an, guck mich an, guck mich an. Genau so machen die das. So, und bin ich kalt, bin ich wirklich kalt bei diesem Thema, weil ich möchte euch folgendes Wissen geben. Egal, wie attraktiv das ist, was ihr da seht, das ist, müsst ihr euch vorstellen, wie beim Gebrauchtwagenhändler. Der betrügerische Händler sagt euch am Telefon, ja, erste Hand, von der alten Oma gefahren und Scheckheft gepflegt, so wie das früher in dieser Fernsehsendung war. Wenn ihr dann hinkommt, ist er aus sechster Hand, hat mit der alten Oma überhaupt nichts zu tun und ein Scheckheft liegt auch nicht im Handschuhfach. Alles zerdellt und verbeult. So. Und warum fliege ich diese Schleife so, über so eine Auto-Anekdote? Es geht wirklich darum, dass ihr nicht erfahrt, was ihr da bekommt. Also es gibt Autos beispielsweise, die sind alt, die sind selten. Die sind selten. Es gibt Autos, die sind 20 Jahre alt, kommen aus erster Hand und haben 80.000 Kilometer runter. Das ist ein wahres Schätzchen. Aber die sind verdammt selten. Was es aber ziemlich häufig gibt, ist eine E-Klasse Kombi, Firmenwagen, 2018 zugelassen und 220.000 auf der Uhr. Und diese E-Klasse hatte nicht nur einen Fahrer, die hatte 17 Fahrer in dieser Firma. Und diese 17 Fahrer wussten, das wird nie mein Auto, das ist ein Leasing-Auto, das interessiert mich überhaupt nicht, den trete ich kurz vor den Kopf und baller kurz die Autobahn einmal runter, da wo ich hin will, weil den gebe ich den eh wieder ab und in 2 Jahren gibt den der Chef auch wieder ab, das wird er schon überleben. Nach dem Motto wurde das Auto bewegt. Ist der Motor kalt, drehe ich 7,5. Und ich fliege diese Schleife, weil ich genau das Gleiche bei unseren holden Damen auch schon erlebt habe. Wenn sie quasi 18 Jahre alt sind und innerhalb von 6 Monaten, ich habe es live erlebt, ich war dabei, ich bin Zeuge. Ich erzähle euch hier kein dummes Zeug. Ich habe es gesehen. 5. Sie hat auf 5 verschiedenen Pferden gesessen, auf dem Karussell, innerhalb von 6 Monaten. Und all diese Pferde kenne ich namhaft. So. In 6 Monaten. Jetzt könnt ihr das natürlich entsprechend hochrechnen und sagen, okay, wenn sie mit 16 damit angefangen hat, das in dem Trim durchgezogen hat und dann ist sie zum Beispiel 24, dann könnt ihr euch ja selber hochrechnen, bei welchem Kilometerstand, sage ich jetzt einfach mal vorsichtig, sie dann angekommen ist. So, wenn ihr sie dann aber kennenlernt und all diese Hintergründe euch nicht bewusst sind, diese arglistige Täuschung, dafür würde man jeden Gebrauchtwagenhändler einsperren für so eine Art des Betrugs. Mit uns Männern kann man es aber machen. Wenn ihr die kennenlernt, dann wird es heißen, ach, meine Partner, die kann man an einer Hand abzählen. An einer Hand, ja, ist klar. An 20 Händen vielleicht. So. Und warum sagt sie das? Meine Partner, ach, was ich an Partner, das war nicht viel, das kann man an einer Hand abzählen. Das sagen die alle irgendwie, wenn das irgendwie auf dieses Thema kommt. Und das sagen die, um ihren Wert euch gegenüber natürlich möglichst hoch zu halten. Weil sie indirekt wissen, je mehr Runden auf dem Karussell, desto weiter unten ist logischerweise der Wert für uns Männer. Das will man in unserer heutigen westlichen Welt nicht mehr so, das ist aber die Realität. Das will keiner hören, aber das ist die absolute Wahrheit. So, und was sie machen, ist quasi, sie drehen den Kilometerstand wieder runter. Wenn ich mir ein Auto habe mit 220.000, ich kriege den Kilometerstand wieder runter auf 55.000, um einen höheren Verkaufserlös zu erzielen und verkaufe das Auto an jemanden und die finden das im Nachhinein raus, weil er bei Mercedes dann in der Werkstatt war und die stellen fest, dass das Auto doch 220.000 Kilometer runter hatte und ich habe den Kilometerstand gedreht und man weist mir das nach, dann klicken hier aber die Handschellen und dann schleift man mich hier aus meiner Bude raus. So, wenn die Frauen das mit uns machen, uns da eine Illusion verkaufen mit schön viel Make-up und wir Männer springen darauf an. Ich kann euch sagen, es mag nicht auf alle zutreffen. Wir wollen gerecht sein, aber auf eine überwiegende Anzahl. Also ich würde nach meiner Erfahrung sagen, es trifft auf 99% zu. So, und jetzt nochmal zurück zu unserem Sir Simpelot, der jetzt diese 20 Meter geht, sein Training unterbricht, um dieser 30-Jährigen, die war 30, um dieser 30-Jährigen da zu helfen. So, ich habe ja gerade in meinem Beispiel gesagt, wenn sie 24 ist, ist der Kilometerstand schon erschreckend. Der ist schon erschreckend, heutzutage. Wie ist denn ihr Kilometerstand, wenn sie 30 ist? Wie ist denn der Kilometerstand, wenn sie erst 40 ist? Und deswegen ist für mich quasi, ich kann nur meine persönliche Meinung zum Besten geben. Wenn ein Mädchen 25 ist beispielsweise, fällt die für mich raus. Für Short-Time-Engagements, sage ich mal. Ist die für mich schon raus. Weil ich sehe ihren Schatten schon auf der Wall. Interessiert mich nicht mehr. Ich mag sie dann, wenn sie vom legalen Alter gerade 18, 19, 20, 21. So. Und dann weiter. Für den nächsten Blue-Piller, der es noch nicht verstanden hat, der kann sich damit hier rumplacken. So, und wenn ich nur mit der ein halbes Jahr im Gange war, hat die einen Kilometerstand, das glaubt man gar nicht. Das ist ja genauso, wenn ich euch einen Sportwagen, bei Sportwagen geht es darum, oh, hier fliegt schon wieder ein dickes Ding rüber. Bei Sportwagen heißt es auch immer so schön, wenn ihr euch jetzt einen Sportwagen kaufen wollt, ein Nissan 370Z oder ein BMW M4, BMW M3, Ferrari 488 Italia Spider, wenn das eure Preisklasse ist, Lamborghini, Gallardo oder sowas, Audi R8, die werden ja gebraucht, auch schon für 50.000 gehandelt. Also das ist jetzt nichts, was völlig aus der Welt ist. Wenn man das haben wollte, könnte man das realisieren. Da stellt sich auch immer die Frage, wenn man das Auto jetzt für sich, für einen Privatgebrauch, für einen Straßengebrauch haben will, was Schönes, Gepflegtes, Gewartetes haben will, stellt sich halt auch die Frage zum Beispiel, hatte der Rennstreckenbetrieb? So, oder der Verkäufer wirbt sogar damit, dass er in das Inserat schreibt, kein Rennstreckenbetrieb. Weil das heißt, Dieses Auto wurde die 30.000 Kilometer, die es zum Beispiel runter hat, pfleglich gefahren, warm gefahren, kalt gefahren, stand in der Garage, also und hat eine ganz normale Straßenverkehrsnutzung gehabt und keine übermäßige Beanspruchung auf der Rennstrecke. Weil wir, also aus im Autohandel haben wir beispielsweise gelernt, dass 30.000 Kilometer Nordschleife kommen einem Verschleiß gleich mit dem Faktor 5. Würde bedeuten, das entspräche 150.000 Kilometer im Straßenverkehr, 30.000 Kilometer auf der Nordschleife, wenn nicht sogar noch mehr. So, das muss man sich bewusst machen. Im Autohandel ist damit nicht zu spaßen, wenn später rauskommt, dass man da nicht ehrlich war, also wenn ich das Ding ewig auf der Nordschleife bewegt habe und dann dem Käufer das verschweige und der kann mir später nachweisen, dass dem nicht so ist, kann er den Kaufvertrag anfechten. Für uns Männer gilt das aber nicht. Und ich kenne Frauen beispielsweise, und die Frauen sind ja auch so ein Kollektiv, die halten ja zusammen. Die würden ja niemals einem Mann die Wahrheit sagen, die Freundin, alle 5 Freundinnen, die drumherum sind, würden einem Mann niemals die Wahrheit sagen. Ich kenne sogar Frauen, die waren früher professionell, also die haben Männern Vergnügungsleistungen gegen Geld verkauft. Verzeiht mir, dass ich mich hier so verkapselt ausdrucken muss. Ich möchte nicht, dass es in irgendeine Zensur läuft. Ihr wisst, was ich damit meine. Also die haben Männern Vergnügungs- und Entspannungsleistungen mit Happy End gegen Geld verkauft. Und damit ist doch per Definition klar, was diese Frau ist. So, und wenn sie das 5 Jahre lang gemacht hat, ist auch klar, was diese Frau ist. So, und dann macht sie das irgendwann nicht mehr, weil sie möglicherweise vom Alter oder von ihrer Attraktivität oder das passt dann halt einfach nicht mehr in ihr Leben. Irgendwann hört sie damit auf. Aber das ändert nichts für mich daran, was sie ist. So. Und wie viele Runden sie auf dem Karussell gedreht hat. Extra, extra, extra Runden. Tagtäglich. Unzählige Runden. So wie ich, wenn ich im Heidepark bin und aus dem Scream nicht mehr raus will, weil es mir so viel Spaß macht. Das werdet ihr aber, wenn ihr diese Frau kennenlernt, niemals erfahren. Weil alle Mädchen drumherum, und ich habe mich mit einer anderen Freundin unterhalten, die sagt, ja, das spielt ja jetzt keine Rolle mehr, weil jetzt ist sie das ja nicht mehr. Da muss man jetzt auch nicht mehr drüber reden. Das ist so ein typisches Frauending, da müsst ihr jetzt auch nicht mehr drüber reden. Das spielt jetzt keine Rolle mehr. Und wenn jetzt der schöne Blupiller um die Ecke kommt, oh, ich habe hier eine tolle Frau kennengelernt, voller Liebe. Deswegen lasst euch diesen Wahnsinn nicht andrehen. Guckt durch die Illusion durch. Konsumiert Red Pill und MGTOW-Content. Ich kann es euch nur sagen, guckt durch die Illusion durch, lasst euch das nicht andrehen. Ihr könnt nicht sicherstellen mehr heutzutage im Jahr 2020, was ihr da für eine arglistige Täuschung eingeht. Wie ihr getäuscht werdet, was euch da angedreht wird, ihr habt da keine Sicherheit. Jeder kleine Autohändler um die Ecke würde für diese Art der Täuschung die Handschellen angelegt bekommen und sein Geschäft wäre ein für alle Mal beendet. Das heißt, dass sein Geschäft dann noch so betrieben wird, bedeutet, er macht das gar nicht. Aber 99% der Frauen sind, was das angeht, absolut überhaupt nicht ehrlich. Ich meine, ich will nicht sagen, dass es keine gibt, die da zur Ausnahme zählen, wenn die sagen, eine Handvoll, dass es vielleicht sogar stimmt. Aber also ich glaube es nicht mehr. Ihr müsst selber beurteilen, ob ihr das der individuellen Frau dann noch glauben könnt. Aber die Väter haben da auch völlig versagt. Also das ist ja dieses Befreite heutzutage im Jahr 2020. Die Frauen werden ja regelrecht beschämt, wenn sie noch keine Erfahrung im großen Stil gesammelt haben. Und das machen sie auch allzu gerne, bis sie 30 sind. Dann ist sie aber auch für mich, muss ich definitiv sagen, wenn sie bis 30 und hat bis dahin auf dem Karussell ihre Runden gedreht, dann ist sie für mich aber auch, ihr Wert ist dann hin. Also beispielsweise mein gelber Sportwagen hat 60.000 runter, ich habe ihn aus erster Hand gekauft. Nachweisbar. So, ich habe das überprüft. So, das heißt, das, was ich da habe, ist unfallfrei, tatsächlich aus erster Hand, hat tatsächlich 60.000 runter und war tatsächlich lückenlos Scheckheft gepflegt. So, wenn ich den jetzt weiterverkaufen sollte, eines Tages mal zum Beispiel, habe ich nicht vor, aber weil so ein Ding kriegt man halt sehr selten in der Farbkombination, so wie das da ist. Aber wenn ich das jetzt machen sollte, kann ich natürlich auch rein gewissens dann einen Kaufvertrag schreiben, so und so ist es. Ich habe auch keinen Unfall gemacht und ich habe ihn auch so und so gepflegt und jetzt kann ich ihn rein gewissens so an den nächsten weiterverkaufen und er weiß auch, was er da hat. Und sollten irgendwelche Fragen aufkommen, muss ich mich auch nicht unter einen Stein verkriechen, wenn er mich jemals wieder anrufen sollte. So, verhält sich bei den Frauen definitiv nicht so. Auf gar keinen Fall. Egal wie alt die sind, die wollen euch immer sagen, ich hatte ja auch nur eine Handvoll Partner. So nach dem Motto, ja, ich bin frisch. Nein, du bist nicht frisch. Absolut nicht. Und deswegen habe ich für mich, für Short-Term-Actions kommen für mich nur noch wirklich junge Frauen in Frage. Alles andere ist für mich überhaupt nicht mehr interessant. Nichts Runtergerittenes mehr. Nicht mit Coach Magic. Und ihr solltet das auch nicht machen. Und wenn, dann muss die Mitgift gewaltig sein. Nur mal so für irgendwelche Frauen, die hier zuhören. Die Mitgift muss so, das muss richtig scheppern. 5 Immobilien, 5 Ferraris, dann können wir uns mal über irgendwas unterhalten, alles andere nicht. So, da muss man ja einen Wertausgleich für den Wertmangel auf der anderen Seite finden. Und mit der Einstellung müsst ihr da rangehen, Männer. Bleibt auf eurem Weg, weicht kein Millimeter davon ab. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis morgen. Tschüss. Ach so, bevor ich es vergesse. Und danke, Leute, nochmal für diese rege Teilnahme auf meinem Kanal, möchte ich wirklich sagen. Aber ich denke, die Informationen sind für den einen oder anderen wirklich sehr wertvoll, dass man sich das alles nochmal so verinnerlicht. Das macht einen nur stärker und besser. Ja, ich möchte mich wirklich nochmal für euren Support bedanken. Ich habe jetzt über 400 Abonnenten in so kurzer Zeit, was für so einen kleinen Kanal, wie ich es bin, wirklich gewaltig ist. Ich bedanke mich wirklich ganz herzlich bei euch, muss ich wirklich sagen. Dankeschön. Wie immer, liked mein Video, wenn es euch gefallen hat. Erst recht liken, wenn es euch nicht gefallen hat, um der ein oder anderen negativen Kraft hier entgegenzuwirken. Abonniert meinen Kanal, teilt das Video mit euren Freunden und danke, Männer. Wir sehen uns morgen. Tschüss.